Erst zu jener Zeit hatte Israel keinen König. Der Stamm denn suchte ein Gebiet, wo er wohnen konnte, denn er hatte bis dahin noch kein eigenes Land unter den anderen Stämmen Israels bekommen. Zweiter deshalb schickten die Daniten 5 fähige Männer aus Zorea und Esthaol. Sie sollten das Land erkunden und erforschen. Die Männer bekamen den Auftrag, geht und erforscht das Land. Sie kamen zum Haus von Micha im Gebirge Ephraim und blieben dort über Nacht. Dritter, als sie bei Michas Haus waren, erkannten sie die Sprache des jungen Mannes, der ein Levit war. Sie gingen hinein und fragten ihn, wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier und was hast du hier? Vierter, er antwortete ihnen, Micha hat dies und das für mich getan. Er hat mich angestellt und ich bin jetzt sein Priester. Fünfter, dann baten sie ihn, bitte frage Gott für uns, damit wir wissen, ob unsere Reise erfolgreich sein wird. Sechster, der Priester antwortete ihnen, geht in Frieden. Der Herr ist mit eurer Reise einverstanden. Siebter, die 5 Männer zogen weiter und kamen nach Lais. Dort sahen sie, dass die Menschen sorglos lebten, wie die Sidonier. Sie waren ruhig und hatten keine Sorgen, denn es fehlte ihnen an nichts im Land und sie waren reich. Außerdem lebten sie weit entfernt von den Sidoniern und hatten keinen Kontakt zu anderen Menschen. Achter, als sie zu ihren Stammesbrüdern nach Zorea und Esthaol zurückkamen, sagten sie zu ihnen, warum sitzt ihr hier untätig herum? Neunter, steht auf, lasst uns gegen sie kämpfen. Wir haben das Land gesehen, und es ist wirklich sehr gut. Warum zögert ihr noch? Macht euch sofort auf den Weg, um dorthin zu gehen und das Land einzunehmen. Zehnter, wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr ein Volk finden, das sorglos lebt. Das Land ist groß und bietet viel Platz. Gott hat es euch gegeben, einen Ort, wo es an nichts mangelt, was man auf der Erde braucht. Elfter, daraufhin brachen 600 bewaffnete Männer vom Stamm denn aus Zorea und Esthaol auf. Zwölfter, auf ihrem Weg lagerten sie in Kirjat Jerim in Juda. Deshalb nennt man diesen Ort bis heute Lager Dans, hinter Kirjat Jerim. 13. Von dort zogen sie weiter ins Gebirge Ephraim und kamen zum Haus von Micha. 14. Die 5 Männer, die das Land erkundet hatten, sagten zu ihren Stammesbrüdern, wisst ihr, dass in diesem Haus ein Ephod, Teraphim, ein geschnitztes und ein gegossenes Bild sind? Überlegt also, was ihr tun wollt. 15. Sie bogen ab und gingen zum Haus des jungen Leviten, dem Haus von Micha. Dort fragten sie ihn, wie es ihm ging. 16. Die 600 bewaffneten Männer vom Stamm denn blieben draußen vor dem Tor stehen. 17. Die 5 Männer, die das Land erkundet hatten, gingen hinein. Sie nahmen das geschnitzte Bild, den Ephod, die Teraphim und das gegossene Bild mit. Der Priester stand aber vor dem Tor, zusammen mit den 600 bewaffneten Männern. 18. Sie gingen in Michas Haus und nahmen das geschnitzte Bild, den Ephod, die Teraphim und das gegossene Bild mit. Der Priester fragte sie, was macht ihr da? 19. Sie antworteten ihm, sei still. Lege die Hand auf den Mund, komm mit uns und werde unser Vater und Priester. Möchtest du lieber Priester für einen einzelnen Mann sein oder Priester für einen ganzen Stamm und eine Familie in Israel? 20. Das gefiel dem Priester. Er nahm den Ephod, die Teraphim, das geschnitzte und das gegossene Bild und ging mit den Leuten mit. 21. Danach machten sie sich auf den Weg. Sie ließen die Kinder, das Vieh und die wertvollen Dinge vorangehen. 22. Doch kaum hatten sie Michas Haus verlassen, versammelten sich die Bewohner des Hofes bei Michas Haus. Sie holten die Daniten ein. 23. Sie riefen die Daniten, die sich umdrehten und Micha fragten, was ist los mit dir, dass du dich versammelt hast? 24. Er antwortete, ihr habt meine Götter weggenommen, die ich gemacht habe, und auch den Priester. Dann seid ihr gegangen. Was bleibt mir jetzt noch? Wie könnt ihr mich fragen, was ist los mit dir? 25. Die Daniten antworteten ihm, sag nichts mehr, sonst könnten wütende Männer euch angreifen. Dann wärst du schuld, wenn du und deine Familie sterben würden. 26. Danach zogen die Daniten weiter. Micha aber merkte, dass sie stärker waren als er, und kehrte nach Hause zurück. 27. Nachdem sie alles mitgenommen hatten, was Micha gemacht hatte, und auch seinen Priester, griffen sie Lais an. Die Menschen dort lebten ruhig und sorglos. Die Daniten besiegten sie in einem blutigen Kampf und brannten die Stadt nieder. 28. Niemand half den Bewohnern von Lais, denn die Stadt lag weit entfernt von Sidon, und sie hatten keinen Kontakt zu anderen. Sie lag in der Ebene von Beth Rehob. Danach bauten die Daniten die Stadt wieder auf und ließen sich dort nieder. 29. Sie nannten die Stadt Dan, nach ihrem Vorfahren Dan, der ein Sohn Israels war. Früher hieß die Stadt Lais. 30. Danach stellten die Daniten das geschnitzte Bild auf. Jonathan, der Sohn Gersoms und Enkel von Mose, und seine Söhne dienten dem Stamm Dan als Priester, bis das Land erobert wurde. 31. Sie stellten das geschnitzte Bild, das Micha gemacht hatte, für die ganze Zeit auf, in der das Haus Gottes in Silo existierte.